Ab jetzt läuft das Club-Ding. Feel this. Live. Loud. Lässig. Unser Ding. Unser Ding. Club-Ding. Mit Florian. Ihr hört das Club-Ding Sonntagabend mit dem Hamburger DJ und Produzenten Neptunica für euch heute eine Stunde lang an den Plattentellern. Und wir steigen ein mit MK und Clementine Douglas. Come and Find Me im Extended Mix. Der Clementine, der hat sich schon einen Namen gemacht mit Calvin Harris zusammen. Zum Beispiel dieser Song Blessings, den habt ihr auch bei uns auf der Daily Playlist. Und hat jetzt was Neues zusammen mit MK. Und MK hat ja auch schon die erste gehittet mit diesem Track Dior. Der ist auch bei uns auf der Daily Playlist. Und diese beiden zusammen gehören zu Recht ins Clubding und dürfen es eröffnen. Direkt danach Greta Lefska, nicht weniger spektakulär, mit Ipsalien, Brain De Palma Extended Remix. Wirklich eine Artist, die man sich merken sollte. Sie taucht immer mal wieder hier bei uns im Clubding mit neuen Releases auf. Und mittlerweile hat sie Support von Leuten wie Soloman oder liefert einfach konstant selber Zeug ab. Also die ist definitiv längst weg von unterm Radar auf deutlich überm Radar. Neue EP seit 1.10. gibt's gleich für euch im Clubding. Am Mikrofon ist der Florian. Servus. Say goodnight. Don't say goodnight. Unser Ding. Unser Ding. Club Ding. Again. Das Clubding, ihr hört Jimmy Ryder und ihr hört Le Fris mit Do It Again. Niederländischer DJ Ryder hat sich mit Bass House Legende Le Fris zusammengetan und was Freshes geliefert. Jetzt für euch Milio und Keep It Fresh. Ja, ist was für die Peak Time. Der Boy, der hatte letztes Jahr seinen kleinen Breakthrough und eine Menge Support aus der DJ Community erhalten. Und Soul habe ich mit Mikuras direkt danach. Das ist ein DJ aus Glasgow. Gleich für euch im Clubding.

Tú me curas, tú. Ihr hört das Clubding, ihr hört die Sounds of the Underground in the Mix, ihr hört Vision 5 und Fies Sullivan mit Don't Leave Me. Das ist der Extended Remix, das ist entspanntes Tech-House-Nummerchen. Das folgt jetzt auf Robin Schulz, nee, Moment, andersrum. Robin Schulz folgt auf Vision 5 mit Francesco Yates zusammen und Sugar. Und wir haben uns natürlich den A-Log-Remix rausgesucht, damit es richtig fett wird. Ist ein absolutes Iconic-Songpick mit einem schönen, tanzbaren Remix von A-Log im Original von Baby Bash, Sugar Sugar und sowas halt. Energy, love and peace and equality. Don't get caught in a bad energy. Love and peace and equality. Love and peace and equality. Love and peace and equality. Love and peace and equality. Love and peace and equality. Love and peace and equality. Treat your neighbors like family. Don't get caught in a bad energy. Don't get caught in a bad energy.

Ihr hört das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix mit Side Piece und Cry for You. Absolutes schönes Iconic Sample aus dem Jahr 2005 mit dem gleichen Titel Cry for You. Und davor habt ihr Ants gehört mit Wave of Change. Ist so ein bisschen Vibe mit diesen Cutting Vocals und dem Rolling Bass, aber fand ich geil. Also war in dem Song auf jeden Fall stimmig. Ich habe jetzt gerade noch zwei Nümmerchen für euch und zwar Ben Jerrans und Alex Hosking mit London Lights, sehr tanzbar für eine lange Clubnacht, und Mike Candies mit Feeling direkt danach für euch. Das Clubding. Clubding. Clubding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Das Clubding, ihr hört My Candies, ihr hört Feeling, den Extended Mix dazu. Zum Abschluss ein bisschen Wat Shepard. Ne? Jetzt geht's gemütlich erstmal los und wird dann so ein bisschen hausig mit dem Hamburger DJ und Produzenten Neptunica. Der steht für melodischen Dance Sound, irgendwas zwischen Future House, Slap House, Pop. Millionen Streams hat er, Remixes für Stars wie Capital Bra oder Lena. Längstens haben die ihn für sich erkannt und heute ist er mit einem exklusiven Mix eine Stunde lang für euch in eurem Radio gleich. I can't. of another time. You wrap around me and you give me life. And that's why night after night I'll be fucking you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, you know, night after night I'll be fucking you right. 7 days a week. Deep down, baby. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can't make you give it up until you say my name. Like a jersey, shutting down the game. Be my head coach, so you can never take me out. Trying to find over you. This pain's the only thing that's left from you. Left from you. Left from you. And even though I'm about to lose myself, I'm just not ready yet to lose. I'm too ready yet to lose. Cause I would rather keep on going through hell. If hell is where I can be close to you, I keep on holding on. Through all the pieces, reminds me. Getting drunk off the thought of you naked. you're electric. Devil eyes telling me, come and get it. I'll have you light. Baby, baby, ooh, baby, baby. I'll ooh, baby, baby, ooh, baby, baby.

eyes, baggy pants, I can't get enough. Fast car, night sky in the winter, that's how I feel in love. Game 6. Jackson, Tyson, Jordan, Game 6, Jackson, Tyson. Gedanken bin ich bei dir. Jeder Schritt und jede Meile bringt uns näher ans Ziel. Hätte ich gewusst, was passiert, und ich die Mische kippe, hätte ich den Drink vor all den Jahren sicher niemals probiert. Na, denken wird mir noch so setzen im Verhängnis, ja. Ich sperr mich selber ein, ich baue mir ein Gefängnis, ja. Ich laufe 1000 Kilometer im Kreis, muss wohl ein Schritt zurück, um Sorgen aus dem Käfig zu befreien. Und wenn nur du meine Liebe willst, dann bleibt mein Herz für andere tabu. Wollte fliegen, leben, lachen, glaube ich, Schmerz gehört dazu. Mache Fehler, ja, ich weiß das, aber alles, was ich brauche und nie hatte, das bist du. Und Baby, wenn nur du meine Liebe willst, dann bleibt mein Herz für andere tabu. Wollte fliegen, leben, lachen, glaube ich, Schmerz gehört dazu. Mache Fehler, ja, ich weiß das, aber alles, was ich brauche und nie hatte, das bist du. Emergency?